ist es notwendig, die von Jesus Christus verkündete Lehre zu lernen? Es ist gewiss notwendig, die von Jesus Christus verkündete Lehre zu lernen und jene sündigen schwer, die es unterlassen. Ja, also freiwillig durch eigene Unterlassung, durch eigenes Verschulden, unkundig bleibt in der christlichen Lehre, so wie es für seinen Lebensstand notwendig ist, der nicht weiß, was er wissen soll, also die Grundwahrheiten und dann alles, was er irgendwie ihn betrifft, von nah oder von fern, der ist selber schuldig dann, wird schuldig, macht sich vor dem lieben Gott schuldig. Ja, und das betrifft eben auch und jeden Einzelnen, heutzutage sowieso, wo es weniger Möglichkeiten gibt, Predigten zu hören. Gut, gibt es das Internet, da kann man sich entsprechend gute Sachen, rechtgläubige Dinge anhören, aber es ist auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Jedenfalls, Konzil von Trient hat dann vorgeschrieben, dass es eine Predigt geben muss, vom Pfarrer, der Pfarrei am Sonntag, die Christen anhören müssen, plus eine Christenlehre, also die Predigt alleine macht es auch nicht aus, im Normalfall schon nicht.